Darauf schlug Ahithophel Absalom vor, ich will mir einmal 12.000 Mann auswählen und mich aufmachen, um David noch in der Nacht nachzusetzen und ihn zu überfallen, während er noch ermattet und mutlos ist, so werde ich ihn in Schrecken setzen, alles Volk, das er bei sich hat, wird die Flucht ergreifen, und ich werde den König allein erschlagen können. Dann will ich alles Volk zu dir zurückbringen, so wie eine Neuvermählte zu ihrem Gatten zurückkehrt. Du stehst ja doch nur einem Manne nach dem Leben, und das ganze Volk wird Frieden haben. Dieser Rat sagte Absalom zu, ebenso allen Vornehmsten Israels. Doch gebot Absalom, ruf doch auch den Akiter Husai, dass wir hören, was er zu sagen hat. Als nun Husai bei Absalom eintrat, teilte ihm Absalom mit, den und den Vorschlag hat Ahithophel gemacht, sollen wir seinen Vorschlag ausführen? Wo nicht, so rede du. Husai erwiderte Absalom, diesmal ist der Rat, den Ahithophel erteilt hat, nicht ersprießlich. Und zwar sagte Husai, du kennst deinen Vater und seine Leute, was für Helden sie sind und wie grimmen Mutes, einer Bären auf dem Felde gleich, der die Jungen geraubt sind, dazu ist dein Vater ein Kriegsmann, der hält nicht Nachtruhe mit den Leuten, sicher hält er sich jetzt in irgendeiner Schlucht oder an irgendeinem Platze versteckt. Fallen nun gleich anfangs einige von ihnen, und die Leute hören es, so werden sie behaupten, unter den Leuten, die es mit Absalom halten, ist eine Niederlage angerichtet worden. Da wird es dann geschehen, auch der Tapfere, der beherzt ist, wie ein Löwe, wird gänzlich verzagen, denn ganz Israel weiß, dass dein Vater ein Held und seine Begleiter tapfere Männer sind. Und so rate ich, es soll ganz Israel von Dan bis Beerseba um dich versammelt werden, so massenhaft wie der Sand, der am Meeresufer liegt, und du selbst ziehst in ihrer Mitte aus. Stoßen wir dann auf ihn an irgendeinem Platze, wo er sich betreffen lässt, so fallen wir auf ihn nieder, wie der Tau aufs Erdreich fällt, und es soll von ihm und von den Männern allen, die er bei sich hat, auch nicht einer übrig bleiben. Zieht er sich aber in eine Stadt zurück, so soll ganz Israel Seile an jene Stadt anlegen, und wir schleifen sie ins Tal, bis auch nicht ein Steinchen mehr dort zu finden sein wird. Da riefen Absalom und alle Israeliten, der Rat des Akitas Husai ist besser als Ahithophels Rat. Jahwe hatte es nämlich so geordnet, dass der gute Rat Ahithophels zunichte werden sollte, damit Jahwe das Unheil über Absalom kommen ließe. Darauf teilte Husai den Priestern Zadok und Abjatar mit, das und das hat Ahithophel Absalom und den Vornehmsten Israels geraten, und das habe ich geraten. So schickt denn eins hin und meldet David Folgendes, bringe die Nacht nicht bei den Pforten in der Steppe zu, setze vielmehr über, damit der König und alles Volk, das bei ihm ist, nicht aufgerieben werde. Es hatten sich aber Jonathan und Ahimaaz bei der Quelle Rogel aufgestellt, und eine Magd ging je und je hin und brachte ihnen Nachricht, dann gingen sie jedes Mal und hinterbrachten sie dem Könige David, denn sie dürften sich nicht sehen lassen und in die Stadt kommen. Einst aber sah sie ein Knabe und teilte es Absalom mit. Da liefen die beiden eilig weiter, bis sie zu dem Hause eines Mannes in Bahurim gelangten, der in seinem Hof einen Brunnen besaß, da stiegen sie hinunter, und das Weib nahm eine Decke, breitete sie über den Brunnen hin und streute Schrotkorn darüber, dass man nicht das Geringste bemerkte. Als nun die Leute Absaloms zu dem Weibe ins Haus kamen und fragten, wo sind Ahimaaz und Jonathan? Sagte das Weib zu ihnen, sie sind zum Wasser weitergegangen. Sie suchten, und als sie nicht fanden, kehrten sie nach Jerusalem zurück. Als sie nun weggegangen waren, stiegen jene aus dem Brunnen herauf, gingen weiter und brachten dem Könige David Kunde. Und zwar sprachen sie zu David, auf. Setzt eilig über das Wasser, denn so hat Ahithophel in Betreff eurer geraten. Da machte sich David und alles Volk, das bei ihm war, auf und setzten über den Jordan. Bis der Morgen tagte, fehlte niemand, bis auf den letzten Mann, der nicht über den Jordan gesetzt wäre. Als aber Ahithophel sah, dass sein Rat nicht zur Ausführung kam, sattelte er den Esel und machte sich auf den Weg nach Hause in seine Vaterstadt, da bestellte er sein Haus und erhängte sich. Als er gestorben war, wurde er in seines Vaters Grab begraben. So war David schon nach Mahanaim gelangt, als Absalom, gegleitet von allen Israeliten, den Jordan überschritt. Anstelle Joabs hatte Absalom Amasa an die Spitze des Heers gestellt. Amasa war der Sohn eines Mannes, der hieß Jitra der Ismelit, er hatte mit Abigail, der Tochter Ises, der Schwester der Zeruja, der Mutter Joabs, Umgang gepflogen. Und Israel und Absalom lagerten sich im Lande Gilead. Als aber David nach Mahanaim kam, hatten Sobi, der Sohn des Nahas aus der Hauptstadt der Ammoniter, Maschir, der Sohn Amiels, aus Lodebar, und der Gileadit Barzillai aus Rogelim Betten, Decken, Töpfe, irdene Geschirre, Weizen, Gerste, Mehl, Röstkorn, Bohnen, Linsen, Honig, Sahne, Schafe und Kuhkäse gebracht und setzten David und dem Volke, das mit ihm war, zu essen vor, denn sie dachten, das Volk ist in der Steppe hungrig, erschöpft und durstig geworden.